Der Martin ist auch da. Grüß Gott. Hi. Hast du beide Arme gebrochen? Warum kannst du nicht tippen? Tja, ohne Mikrofon wird das schwer zu antworten, dann stimmt. So, das Spire. Spire geschrieben, ne? Gut. Guter Synthi. Fette Presets, aber da steht ja keiner drauf. Hey Martin, ich habe da mal eine Frage, aber du kannst ja nicht tippen. Ich würde gerne bei einer einzelnen Spur beim Reaper die MIDI-Steuerung ausschalten, weil mich das immer stört. Ich habe zum Beispiel Reason auf und das Instrument, was ich da spiele, die andere Spur, das ist nicht gut. Das ist ein Wetterchen heute. Thank you.